makes you wonder what the world's coming to. Es ist logisch, wenn man sagt, man ist geboren, um zu sterben. Es klingt hart, dass wir nicht ewig leben werden. Der Mensch versucht, Leben zu retten, um jede Notwendigkeit. Es ist doch alles endlich, ist ja doch nichts für die Ewigkeit. Wir wissen nicht, warum wir hier sind, wohin wir gehen. Vielleicht sein, können wir Menschen es nicht verstehen. Wir sind ein kleiner Teil von einem viel größeren System. Doch das ist nur meine Theorie, ja, das ist das Problem. Jeder Mensch hat Träume und Ziele, versuche sie zu erreichen. Egal was kommt, egal wie schlecht, lass dich nicht runterreißen. Man will so viel erleben, die ganze Welt entdecken. Vor vielem hat man Angst, doch man braucht sich nicht verstecken. Probier dich aus, verändere dich und versauere nicht. Flieg weit hoch hinaus, doch bleibe auf dem Teppich. Die Welt hat viel zu bieten und du kannst alles sehen. Doch vergiss die Zeit nicht, denn jeder muss einmal gehen. Und der Himmel färbt sich schwarz, die Straßen ertrinken in den Massen. So viele Menschen und du kannst es nicht fassen, dass du wirklich ein Teil von denen bist. Du kannst sie nicht fort, weil jemand dich vermisst. Und der Himmel färbt sich schwarz, die Straßen ertrinken in den Massen. So viele Menschen und du kannst es nicht fassen, dass du wirklich ein Teil von denen bist. Du kannst sie nicht fort, weil jemand dich vermisst. Die Schlaftabletten liegen auf dem Tisch, du hast gerade geduscht, doch du fühlst dich nicht frisch. Dein Körper zittert, Schweiß tropft wie ein Wasserfall. Doch keine Angst und kein Frust lassen dich zu Boden knallen. Wie sähe es nach dir aus? Was wäre wenn? Denkst du wirklich, die Tropfen in den Augen wären Freudentränen? Nein, sie würden sich fragen, warum du dies getan hast. Warst du so aufgeweckt, weil du es mit deiner Tochter noch zum Zahn hast? Sie hatte Angst vor ihm, doch du nahmst ihr die Furcht. Dein Vater wolltest du beim Schlachten helfen, er gab dir Wurst und ein Weihnachtsbraten, den deine Mutter für dich errichtete. Als deine Frau plötzlich über deinen Freitod berichtete, sie lernte dich kennen als einen lebensfreudigen Menschen, der alles so locker sah und jeden auf der Straße kennte. Doch Zeiten ändern sich, plötzlich bist du nicht mehr deine Frau und nahm das Messer, sie kam darauf nicht klar. Und der Himmel färbt sich schwarz, die Straßen entringen in den Massen. So viele Menschen und du kannst es nicht fassen, dass du wirklich ein Teil von denen bist. Du kannst sie nicht fort, weil jemand dich vermisst. Und der Himmel färbt sich schwarz, die Straßen entringen in den Massen. So viele Menschen und du kannst es nicht fassen, dass du wirklich ein Teil von denen bist. Du kannst sie nicht fort, weil jemand dich vermisst. Und der Himmel färbt sich schwarz, die Straßen entringen in den Massen. So viele Menschen und du kannst es nicht fassen, dass du wirklich ein Teil von denen bist. Du kannst sie nicht fort, weil jemand dich vermisst.